Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines im Augenblick in Berlin befindlichen Aushilfsjedis, Folge 54. Also, ich kam in Berlin an und marschierte erstmal schnurstracks in mein Hotel, was ganz entspannt ging, und machte mich dann nach kurzem Frischmachen auf den Weg nach Prenzlberg in den Prenzlauer Berg. Ja, im Prenzlberg als Schwabe, da fällt mir ein, ich muss noch zur Zugfahrt etwas erzählen, nämlich, und da geht's um Schwaben, im Zug stieg direkt auch in Stuttgart ein Typ mit einem anderen Typen ein. Die habe ich aber am Anfang nicht mitbekommen, weil ich die meiste Zeit Musik gehört habe und natürlich den Typen neben mir hatte zweimal und hier und da noch ein bisschen im WLAN gechattet habe und so weiter und so fort. Also ich war beschäftigt. Irgendwann habe ich dann mal die Musik satt gehabt, die Podcasts satt gehabt und habe einfach mal ein bisschen die Stöpsel draußen gehabt. Und das war so auf Höhe Hildesheim und dort stiegen dann wirklich so die meisten Leute dann endgültig aus, die nicht nach Berlin wollten. Weil danach kommt nur noch Berlin. Und wir fuhren dann so weiter und dieser Typ stand auf einmal so vorne an seinem Sitz und schaute sich so ein bisschen um und merkte, ja, da ist ja keiner mehr. Und sagte dann so Sachen wie, ja, die Dicke mit ihrer kleinen Schwester ist nun auch weg. Er meinte damit ein Mädel, das, ja, die war voll schlank, lass ihn mal, keine Ahnung, 16, 18, irgendwas dazwischen gewesen sein. Jo, der hatte noch andere Sachen auf Lager. Der hatte zum Beispiel gemeint, ja, da hatten die Ossis dann tatsächlich mal ihr Wahlrecht und dann nutzen sie es nicht. 40% der Rattenvolk. Ja, also er hat noch wesentlich markigere Sprüche auch noch über andere Volksgruppen gesagt. Und ja, das ist nicht schön. Das ist halt das typisch schwäbische, laute, ich traue mich, meine Meinung zu sagen, Ding. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen die Schwaben in Berlin hier so als schlechten Ruf haben. Denn, ja, das ist durchaus eine sehr, sehr störende Angewohnheit, die manche haben. Also dieses reiche, wohlhabende, meinungsstarke, meinungsstark ist eigentlich falsch, dieses, meinungsprügelnde, laute, rumproleten. Es ist einfach unangenehm und ja, da sitzt man dann noch dran und denkt sich, Sexismus, Rassismus, Hetze gegen Ossis, also quasi ein besser Wessitum, ja, muss nicht sein. Und entsprechend war ich jetzt dann in Prenzlauer Berg als Schwabe und kam da wunderbar durch. Ich war in einem Restaurant dann auch essen, Thai Aroma. Wer mich kennt, wenn ich etwas erwähne, dann mache ich es, weil es meistens sehr, sehr, sehr, sehr gut war. In dem Fall war es die beste Mangosoße, die ich bisher, glaube ich, in solchen Läden gegessen habe. Und die war der Hammer. Also, ich habe dem Kellner auch mitgeteilt, dass man davon fett wird. Nicht, weil sie fettig ist, sondern weil man davon so viel haben möchte, dass man sich eigentlich reinlegen möchte. Ja, also die Portion war super und das Einzige, was ich noch mehr hätte haben wollen, war Soße, die war der Hammer. Eine Mango-Kokos-Milch-Soße. Also Thai-Aroma, wer mal in Prenzlberg ist, geht dahin, kann man machen. Taucht. Ansonsten ist es für mich natürlich erstmal so ein bisschen ist es wie mit dem Stuttgarter Westen, also viele Häuser, viele Wohnecken und eben Sachen, die nach dem Krieg irgendwie saniert wurden, beziehungsweise in dem Fall Prenzlberg jetzt nach der Wende saniert wurde. Und das da durchaus Interessante ist eben, da sind überall Cafés, Bäcker, Spätis und jeder, der da irgendeinen Laden hat, hat Tische und Stühle vor der Tür. Also egal was, auch jeder Bäcker und Im Grunde kann man sich tausendmal davor setzen und überall hat es Gastronomie. Also ich weiß gar nicht, wie viele Menschen hier tatsächlich zu Hause sind, denn die Läden waren auch ganz, ganz gut besucht. Also ich glaube, die haben alle hier kein schönes Zuhause, sondern treffen sich gern draußen, zumindest bei dem geilen Wetter. Aber das war auch echt, so geil war es gar nicht. Es hat zeitweise geregnet, aber die bleiben halt sitzen. Hier ist ja auch viel überdacht, einfach so mit einer Markise drüber. Dann passt das ja eigentlich. Dann sitzt du halt da, schaust halt zu, wie irgendwie Idioten durch den Regen rennen. Ja, das taucht auch. Ansonsten habe ich mir angeschaut den Mauerpark. Bisschen Berliner Mauer gucken, ja, muss auch mal sein. Wenn man schon da ist, ist das, glaube ich, so ein Pflichtding. Nicht spektakulär, aber gehört wohl dazu. Dann bin ich die Schönhauser Allee runtermarschiert und von da aus dann auch retour zu meinem Hotel. Und ja, Balkons haben sie halt ja ganz viele, allerdings alle zur Straße raus vorne. Also zumindest die Vorderhäuser, die Hinterhäuser, weiß ich nicht, bin in keinen Hinterhof reinmarschiert. Da bin ich dann doch ein bisschen. Und ja, und dann war ich wieder beim Hotel, was sehr, sehr schön war. Ich hatte im Restaurant kurz gefragt bezüglich Straßenbahn, weil ich habe nirgends Fahrkartenautomaten gesehen. Und da erklärte er mir das dann mit einer Engelsgeduld und sagte, ja, nö, das ist dann in der Straßenbahn und alles super, alles toll, kann man machen. Und guckte mich danach an und meinte, du bist nicht aus Berlin? Und ich, nee, absolut nicht. Sonst würde ich die Frage nämlich nicht stellen. Sonst wüsste ich das schlicht. Also es war schon so, nee, du bist nicht aus Berlin, okay, sieht man mir quasi also nicht an. Also ich falle noch nicht mal als Touri auf da in der Ecke. Dementsprechend schön, ich glaube in Stuttgart, in Leipzig, ja, wohl in Leipzig würde ich auch nicht als Touri auffallen. Fakt ist, es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant und natürlich mal eine ganz, ganz andere Kultur, weil wie schon gesagt, der Stuttgarter Westen, an den es möglicherweise erinnern könnte, der ist halt komplett anders, weil da ist halt nicht überall unten drin was drin. Und eine Bäckerei ist happy, wenn da Leute hingehen und stellt da kaum Tische und Stühle hin. Meistens vielleicht einen Stehtisch oder sowas, aber das war's. Also, nee, das gibt's bei uns aber nicht. Und dementsprechend ist das hier sehr, sehr schön. Also, wirklich überall Gastronomie. Ich habe auch so viel Falafelstände gesehen bisher oder Falafelbuden gesehen wie in sonst keiner anderen Stadt. Es veggiet überall und ja, im Grunde, wer hier in der Stadt als Foodblogger unterwegs ist, der wird wohl nie vollständig seinen Blog füllen können, weil hier passiert irgendwie scheinbar so viel, da kriegt man es gar nicht vollständig. Ich meine, bei Wortspielen sind die Burgerbuden hier natürlich ganz, ganz weit vorne und es wimmelt hier auch von Burgerbuden. Das habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Vielleicht werde ich hier um die Ecke ist ein japanischer Burgerladen. Vielleicht werde ich mir japanische Burger mal anschauen. Ansonsten wird es vielleicht morgen eine Falafel, aber dazu dann in meiner Ausgabe morgen. Tschüss.